SWR 2 Hörspiel. Wenn man von Friedrich Schiller zu sprechen beginnt, drängt sich noch immer, wie mir scheint, zuerst die Aufgabe auf, das gipserne Denkmal zu zerschlagen, welches ein wohlmeinendes, pietätvolles, aber in seiner Sättigung oberflächlich gewordenes Bürgertum ihm im Laufe des späteren 19. Jahrhunderts errichtet hat. Dieser Schiller war der schwärmerische Idealist des Guten, Schönen und Wahren geworden, der tönende Rhetor einer erhabenen und edlen Harmonie des verinnerlichten Geistes über dem Leben, der Enthusiast des deutschen Gemütes. Er war, wie es Nietzsche böse formulierte, der Verkünder von glänzend knochenlosen Allgemeinheiten, eines weichen, gutartigen, silbern glitzernden Idealismus, welcher vor allem edel verstellte Gebärden und edel verstellte Stimmen haben will. Er erschien als der Redner der Moral, als der Didaktiker der Tugend und seine Tragödie war zum theatralischen Kostümfest geworden. Wir haben inzwischen gelernt, wahrer und tiefer zu sehen. Schiller ist der Dichter der Zeiten, die in der Bewegung, im Aufbruch zu den Entscheidungen sind, die im Entweder-Oder eines zu radikalen Auseinandersetzungen herausgeforderten Daseins leben. Scheint es nicht geradezu Geist unseres Jahrhunderts zu sein, wenn wir in der Abhandlung über das Erhabene von 1794-95 lesen, hinweg mit der falsch verstandenen Schonung und dem schlaffen, verzärtelten Geschmack, der über das ernste Angesicht der Notwendigkeit einen Schleier wirft und eine Harmonie lügt, wovon sich in der wirklichen Welt keine Spuren zeigen. Stirne gegen Stirne zeige sich uns das böse Verhängnis. Erst wenn man, wie das gegenwärtige Europa, erfahren hat, wie schwer das Wort Verhängnis sein kann und was es bedeutet, vor ihm zu bestehen und sich zu behaupten, nähert man sich der Tragödie Schillers. Erst wenn man das Elend und die Preisgabe des Menschen im Schicksal erfahren hat, begreift man, was es heißt, dass Schiller gleichwohl im Tragischen den weltüberwindenden Glauben und inneren Sieg des Menschlichen gestaltet hat. Kein deutscher Dichter vor ihm hat das Tragische so tief erfahren. Kein Dichter vor ihm hat zugleich das Menschliche aus sich selbst heraus mit diesem inneren Glanz gefüllt. Keiner hat vor ihm so das Dasein als Tragödie entblößt und gefeiert. Schillers Dichtung dachte nicht an Tröstungen und Geborgenheiten, wie sie heute die Schwäche im Ästhetischen und Sittlichen gern als eine neue Einfalt und Frömmigkeit preist. Er schreibt radikal genug, am 17. August 1797 an Goethe: Man muss die Leute inkommodieren, ihnen ihre Behaglichkeit verderben, sie in Unruhe und in Erstaunen setzen. Eines von beiden, entweder als ein Genius oder als ein Gespenst, muss die Poesie ihnen gegenüberstehen. Dadurch allein lernen sie an die Existenz einer Poesie glauben und bekommen Respekt vor den Poeten. Der junge Schiller, der im Jahre 1782 in aller Heimlichkeit, ohne Urlaub, zur Aufführung seines ersten Dramas, Der Räuber, nach Mannheim eilte, der bald darauf unter äußerster Gefahr für Eltern und Freunde aus Württemberg und dessen Armee floh, um dem wahrscheinlichen Gefängnis auf dem Asberg zu entgehen und seiner innersten Bestimmung, ein Dichter zu sein, treu zu bleiben, dieser junge Schiller zerriss, allein auf sich gestellt, die Ketten des absolutistischen und dynastischen Obrigkeitsstaates, welcher den Untertanen nur als ein Objekt ohne Willen anerkannte. Als im Jahre 1813 die jungen Freiwilligen sich in Weimar vor Schillers Sterbehause versammelten und ihnen Charlotte, die zurückgebliebene Lebensgefährtin, die Schnitzel eines von ihr in diesem Augenblick zerschnittenen Manuskripts des Dichters als Talismane in dem Befreiungskampf mitgab, da stellte sich solche Jugend unter das Gesetz dieser Entscheidung im Entweder-Oder von Leben und Tod, überzeugt von dem inneren, humanen Recht eines ganzen Volkes auf seine Freiheit und gewiss nicht zuletzt dafür durch Schiller vorgebildet. Mit diesem Krieg beginnt für Deutschland das 19. Jahrhundert der Revolutionen, des Nationalismus und der Demokratie. In diesem Zeitraum politischer Entscheidungen von weltgeschichtlichem Ausmaß ist Schillers Tragödie entstanden. Sie ist durch sie zur politischen Tragödie geworden, so wie der ästhetische Philosoph Schiller angesichts der Französischen Revolution auch zum politischen Denker wurde. Die Welt des Politischen stellte sich in der Mannigfaltigkeit ihrer Kräfte und Tendenzen, in der Welt der Geschichte dar. Schillers Drama wurde zur geschichtlichen Tragödie. in welcher es um Wendepunkte im staatlichen und folglichen Dasein, um die Krisenzeiten der Epochen geht, von den Räubern bis zum Demetrius hin. In der Geschichte objektiviert sich der Mensch. Sie ist das Kampffeld, auf dem sich die Größe erprobt, auf dem das Heldische und das Verbrecherische, das nicht nur für den jungen Schiller dicht zusammengehörte, verwirklicht wird. Die Geschichte ist zugleich das Schauspiel der Entfaltung jener überindividuellen, schicksalhaften Notwendigkeiten, von denen das menschliche Leben bestimmt und umkettet ist. Sie ist der Raum der Freiheit und sie ist der Raum des Verhängnisses. Sie bedeutet das Gesetz der Entscheidung mitten in der unauflöslich verstrickten Antinomie der Gegensätze. Die Struktur der Geschichte bestimmen die Katastrophen, die Opfer und die Triumphe. Es sind jene Formen, in denen Schiller das Leben in seiner Dynamik und seiner Innerlichkeit erlebt hat. Sie besitzt jene Tendenz zum Übermächtigen im Heldischen, im Dulden und Erleiden wie im Grausamen, die ihn faszinierte, weil er in ihr seine eigene seelische Grundanlage erkannte. Dies verband ihn auch mit dem heroischen Märtyrerdrama des deutschen Barock. Durch vier Kräfte hatte Schiller die überschießende, enthusiastische und weltlose Innerlichkeit seiner Jugend mit der Wirklichkeit des objektiven Lebens, mit dem Sinn für Realität, für Maß, Notwendigkeit und Form gefüllt und ergänzt. Es war die Begegnung mit der Antike und mit Goethe. Es war das Studium der Geschichte und der kantischen Philosophie. Ohne diese Auseinandersetzungen, die Jahre in Anspruch genommen haben und den Weg der Selbstbildung Schillers bezeichnen, ist sein Meisterdrama nicht denkbar, das mit dem Wallenstein einsetzt, der größten geschichtlichen Tragödie, welche die deutsche Literatur, ja, seit Shakespeare, die europäische dramatische Literatur besitzt. In heroischer Resignation, wie er es selbst einmal bezeichnet hat, um des Erwerbes willen, war Schiller 1787 zum Geschichtsschreiber geworden. Schon während der Arbeit am Don Carlos stieß er auf eine französische Darstellung Wallensteins. Er schreibt am 15. April 1786 dem Freunde Körner jene Sätze, in denen sich der geschichtlich humane Grundgehalt seiner Tragödie überhaupt spiegelt. Ich habe diese Woche eine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges gelesen und mein Kopf ist mir noch ganz warm davon. Dass doch die Epoche des höchsten Nationalelends auch zugleich die glänzendste Epoche menschlicher Kraft ist. Wie viele große Männer gingen aus dieser Nacht hervor? Die Größe des Menschen, hervorgewachsen aus der Nacht des Daseins. Dies deutet auf den tragischen Humanismus Schillers, auf den innigen Zusammenhang von Humanität und Tragödie. Was ihn fesselte, war die Geschichte und die Gestalt des großen Rebellen, des genialen Aufrührers, der aus der Gewalt und Freiheit seines Willens einer ganzen Weltordnung, die sich in dem Kaisertum repräsentiert, den Kampf ansagte, und der so im Übermaß seiner Leidenschaft die Nemesis beschwor, die ihn stürzte. Hier bot sich das große innere Thema Schillers an, die Verwirklichung der Freiheit in der Größe und Kühnheit dieses Tatmenschen einerseits, die Darstellung der schicksalhaften Mächte andererseits, welche diese Freiheit immer binden und zuletzt vernichten. Denn nicht um des pragmatischen Stoffes willen sammelte sich sein Blick auf die Geschichte, sondern er nahm sie als ein Denker auf, der in ihr das Wesen des Menschengeschlechts zu ergründen suchte. Eine Bestimmung teilen alle auf gleiche Weise miteinander, sich als Menschen auszubilden. Und zu dem Menschen eben redet die Geschichte. So heißt es in Schillers Antrittsrede an der Universität Jena 1789. Der Historiker und der Geschichtsphilosoph dienten dem Dichter, der es allein vermochte, in der Geschichte die Irrationalität von Tragik und Humanität in ihrer innigen Verstrickung zur bildhaften Erscheinung kommen zu lassen. Es ist offensichtlich, dass der Dichter bereits in jenen Sätzen spricht, mit denen Schiller in seiner Geschichte des Dreißigjährigen Krieges die Darstellung der Biografie Wallensteins beendet. So endigte Wallenstein in einem Alter von 50 Jahren, sein tatenreiches und außerordentliches Leben, durch Ehrgeiz emporgehoben, durch Ehrsucht gestürzt, bei allen seinen Mängeln noch groß und bewundernswert, unübertrefflich, wenn er Maß gehalten hätte. Die Tugenden des Herrschers und Helden, Klugheit, Gerechtigkeit, Festigkeit und Mut, ragen in seinem Charakter kolossalisch hervor. Aber ihm fehlten die sanften Tugenden des Menschen, die den Helden zieren und dem Herrscher Liebe erwerben. Der Sturz aus der Hybris unter die rächende Gewalt der Nemesis, der Umschlag der inneren Größe in die Verblendung und damit schließlich in das Unmenschliche, die Vermessenheit des Tatmenschen im schließlich maßlosen Subjektivismus seines Willens. Dies alles erinnert bis an das Wörtliche hinein an die Thematik der Jugenddramen Schillers von den Räubern bis zu Kabale und Liebe. Auch der Fiesco will ja die Rache aus Ehrgeiz und stiftet die Verschwörung. Aber das Bild Wallensteins änderte sich in Schillers Bewusstsein. Ihn fesselte das Mysterium dieses Menschen, wie es viele Historiker nach ihm immer wieder angezogen hat. Er suchte den Menschen in Wallenstein, das für alle gültige humane Schicksal. Er musste in seiner Tragik die moralische Würde der Kunst entfalten können. Denn der Dichter musste um der poetischen Wahrheit willen die historische Wahrheit des Stoffes verwandeln und sie den Gesetzen der Dichtkunst unterordnen, wie sie Schiller sich jetzt im Zusammenhang mit Kants Philosophie erarbeitet hatte. Die bloße stoffliche Reproduktion des Kostüms, des Volks- und Zeitcharakters erschlägt die imaginative, die deutende und bildende Kraft des Dichters. Es verrät daher sehr beschränkte Begriffe von der tragischen Kunst, ja von der Dichtkunst überhaupt, den Tragödiendichter vor das Tribunal der Geschichte zu ziehen und Unterricht von demjenigen zu fordern, der sich schon vermöge seines Namens bloß zu Rührung und Ergötzung verbindlich macht. So lesen wir in Schillers Abhandlung über die tragische Kunst, 1792. Dies ist die Aufgabe der Tragödie, den Menschen zu zeigen und das Schicksal. Beides gehört zusammen, denn erst in der Wucht und Größe des Schicksals entfaltet sich die Größe des Menschen, seine tragische Humanität. Die Tragödie ist die Dichtung von einem Erhabenen, in dem die Schönheit der Größe liegt. Im Erhabenen hat sich das Wissen um die Preisgegebenheit des Menschen und das Dunkel, an das Leid der Welt, hat sich sein Wissen um Tod und Scheitern in das Gleichgewicht gebracht, mit seiner Kraft der moralischen Selbstbestimmung aus dem Bewusstsein einer letzten Freiheit, in der eine alles überwölbende Weltordnung der Ideen zur erfüllten Gewissheit wird. Groß ist, wer das Furchtbare überwindet. Erhaben ist, wer es auch selbst unterliegend nicht fürchtet. Groß kann man sich im Glück, erhaben nur im Unglück zeigen. Dies sind Worte aus der Mitte der Existenz Schillers. Anfang 1794, hier in Stuttgart, hat er sich mit dem Entwurf zum Wallenstein beschäftigt. Im Jahre 1796 beginnt die intensive Arbeit an der Trilogie, die sich bis in das Jahr 1799 hinziehen sollte. Am 1. März 1799 schreibt er an Goethe: Und wenn ich erst der Wallensteinschen Massa werde los sein, so werde ich mich als einen ganz neuen Menschen fühlen. Schiller hatte einen Stoff ergriffen, der seinem ihm eingeborenen Grundzug zum Idealischen durchaus widersprach. Zunächst nichts als eine gewaltige Menge von disparatem Stoff bot, denn die gestaltende Fähigkeit des Dichters bis in die letzte Herzensfalte, um ein Wort Hugo von Hofmannsthals zu zitieren, durchdringen, beseelen und transparent machen musste. Wallenstein war nur aus seiner Zeit und mit seiner Zeit zu verstehen. Er musste zugleich unabhängig von ihr eine poetische Wahrheit aus seiner Innerlichkeit erhalten. Den Don Carlos hatte Schiller aus der Idee heraus zur Geschichte hingeformt. Jetzt wollte er aus der objektiven Realität der Geschichte das Kunstwerk herausbilden. Eine gewaltige Arbeit der dramatischen Auswahl, Konzentration, Verdichtung, Sinndeutung war zu leisten. Denn Schiller war sich bewusst, vor einer höchsten Anforderung zu stehen, die er sich selbst auferlegt hatte. Er musste an diesem neuen Einsatz nach einer langen Pause seine gereifte, objektivierte, zum Selbstbewusstsein drängende Meisterschaft zeigen. Man hat sein Geständnis an Körner oft zitiert. Der Stoff und Gegenstand sind so sehr außer mir, dass ich ihm kaum eine Neigung abgewinnen kann. Er lässt mich beinahe kalt und gleichgültig, und doch bin ich für die Arbeit begeistert. Man würde dies Wort jedoch irrig deuten, wollte man aus ihm nur die Werkleidenschaft des um seine Mittel ringenden Künstlers herauslesen. Ihn band an den Wallenstein sein Urthema, die Gestaltung des großen Menschen im Kampf mit dem unerbittlichen Schicksal und die Entfaltung des Erhabenen im Untergang. Der Realismus des geschichtlichen Stoffes, seine kalte und beinahe unmenschliche Realität, entsprachen dem Ernst und der Wahrhaftigkeit, mit der Schiller hier die Realität des menschlichen Schicksals in den Antinomien des Lebens gesehen hat. Der Wallenstein bedeutete auch seinen Kampf um seine Geltung neben Goethe, um seine ihm eigene, seinem Wesen eigentümliche Vollendung. Diese Vollendung lag darin, dass Geistiges und Sinnliches, Idealismus und Realität so dicht und bildhaft wie nur denkbar ineinander verschmolzen würden. Es war sichtbar zu machen, dass jede menschliche Gestalt in diesem Drama zugleich ein Individuum und ein humaner Typus, dass die Sprache zugleich Geschichtsausdruck und Kunstleistung gibt. Es galt in Wallenstein, das Geschick des Menschen überhaupt zu zeigen. Die Geschichtswissenschaft, so etwa Heinrich von Zirbig, hat inzwischen erkannt, dass Schillers dichterische Schöpfung der Gestalt Wallensteins auch eine historisch gerechtfertigte Interpretation dieser rätselhaften Figur vorausgenommen hat. Schiller hat in seiner Trilogie Wallenstein den großen Menschen, der von Natur aus auf den Willen, die Tat und die Freiheit angelegt ist, in den Mittelpunkt gestellt. Wallenstein ist der ursprünglich große und edle Mensch. Er ist der Realist des Lebens, den der Zwang der ihm widerstehenden Verhältnisse, die treulose Schwäche des Kaisers, die Kabalen der Hofregierung in die Selbstverteidigung durch die Rebellion, schließlich durch den Verrat, zwingen. Er ist der Held und er ist die Führernatur, welche alle soldatischen Herzen an sich kettet. Er ist das Vorbild einer entschlossenen, kühnen und doch auch fühlenden Männlichkeit. Aber dieses Heer bedeutet nicht nur seine Kraft. Es ist im moralisch sehr unterschiedlichen seiner Charaktere auch seine Fesselung. Und dieses Heer beschattet seine Gestalt. Was ihn groß macht, ist zugleich seine Gefährdung. Was ihn edel macht, ist für ihn auf der anderen Seite angesichts der Notwendigkeit des unbedingten und selbst bedenkenlosen Handelns seine Schwächung. Der Mensch und der Heerführer Wallenstein ist in die unauflösliche Dialektik des Daseins hineingestellt. In dieser Dialektik ist er ein Untertan des Kaisers und zugleich der Mann, dem der Kaiser alles verdankt. Er ist Krieger und er weiß zugleich um den Reichtum des Friedens. Er will die Wohlfahrt des ganzen Volkes und muss sich zugleich auf Kosten aller Länder durch die Gewalt, durch die brutale Gewalt erhalten. Er will den Frieden und er erzwingt ihn nur durch den Krieg. Er ist mitten in der Menge seiner Soldaten und Generale, seiner Freunde und Feinde, seiner Familie und Ratgeber, ganz auf sich allein gestellt, in die volle Einsamkeit und Freiheit seiner Entscheidungen, die doch zugleich für alle ein Schicksal bedeuten, das Schicksal des ganzen Reiches. Und er ist ebenso von allen Seiten gebunden, durch die Erwartungen jener, die von ihm abhängig sind, durch die Befürchtungen jener, die ihn beargwöhnen, durch den Kaiser, dem er verpflichtet ist, durch den schwedischen Feind, den er sich verpflichten muss. Aus dieser inneren Dialektik, die ihn in den unauflöslichen Widerspruch hineintreibt, erklärt sich sein Zögern vor der Entscheidung. Er muss handeln. Er muss die Macht ausüben. Aber indem er dies tut, verstößt er notwendig, unausweichlich gegen die menschlichen und die sittlichen Gesetze, die über der Geschichte als die dauernden Werte da sind. Er stößt auf die Bedingtheit allen geschichtlich-menschlichen Handelns in dieser realen Welt. Indem er jeden Schritt zu berechnen bemüht ist, um Sicherheit des Handelns zu erreichen, wird er immer mehr durch die schicksalhafte Dämonie des Daseins in das Unberechenbare getrieben, in den Bereich von Zufall und Verhängnis, der jede Berechnung ausschließt. Er sucht sein Schicksal an die Gesetze der Sterne zu binden, so in seiner Freiheit einer letzten Vorbestimmung durch die Zeichen zu folgen, die aus dem kosmischen Weltraum, als dem Raum des Schicksals ihm zukommen. Aber dieser Sternenglaube, der seinem Zeitalter eigen war, erweist sich als ein verhängnisvoller Irrtum. Indem Wallenstein an die vordeutende Sprache der Sterne glaubt, gibt er sich im sorgsamsten Berechnen gerade dem gänzlich irrationalen Preis und verfällt seine Klugheit dem Wahn des Aberglaubens. Indem er das Geschick erkennen will, wird er blind vor den nächsten Gefahren, blind in seinem grenzenlosen Vertrauen zu Octavio Piccolomini, der ihn verraten wird. Wallenstein will nach dem Willen des Schicksals handeln, aber indem er durch die geschichtliche Lage, durch seine Feinde in Wien, durch seine Freunde im eigenen Heer und im Verwandtenkreis und schließlich durch den Zufall gezwungen wird zu handeln, fordert er das Schicksal heraus, das sich gegen ihn wendet und ihn zum Scheitern bringt. Denn das übermächtig Große provoziert die Nemesis. Das ist die Tragik allen großen Handelns. Zur Tat gezwungen, überschreitet Wallenstein mit ihr die Grenzen der menschlichen und der sittlichen Weltordnung. Diese Weltordnung stellt sich wieder her, indem sie ihn in das Scheitern, in den Tod hineintreibt. Sein innerer Dämon treibt ihn in die Notwendigkeit des Handelns. Aber dieser Dämon macht ihn auch blind gegenüber den Mächten, die ihm entgegenstehen. Gerade dadurch, dass Schiller in den Charakteren seiner Umgebung, dem Isolan, dem Illo, dem Butler, dem Terzky und dessen Frau auf der einen Seite, Max Piccolomini auf der anderen Seite, je eine innere Möglichkeit des Charakters Wallensteins ausgeprägt hat, lässt er dessen allen überlegene innere Vielfalt und Mächtigkeit erkennen, stellt er ihn in sich selbst zwischen das, was in ihm die Entscheidung fordert und doch nicht geschieden werden kann. So wird die dialektische und tragische Vieldeutigkeit der menschlichen Welt sichtbar, im Sein der Geschichte wie im eigenen Charakter des großen Menschen. Nur der Erleidende kann die innere und äußere Eindeutigkeit des Handelns und sich Entscheidens, also die Reinheit des Charakters, also den unbedingten Enthusiasmus der Seele bewahren. Deshalb ist Max Piccolomini die notwendige Gegenfigur, von der aus sich die Tragik Wallensteins voll erhält und die auch ihrerseits auf die Tragik der menschlichen Existenz zurückverweist. Das Edle und das Reine, das sich nicht mit sich selbst entzweien kann und will, muss sterben. Freiwillig opfert Max sich seinem Gewissen. So hat er den Sieg der Freiheit über das Leben erwiesen, der im Sittlichen das Erhabene verwirklicht. Aber auch in Wallenstein eröffnet sich die Sphäre des Erhabenen. Der Feldherr, gegen den alle Würfel fallen, der schließlich ganz vereinsamt ist, nimmt in einer unerschütterbaren Treue gegen sich selbst sein Schicksal auf sich. Er flieht nicht vor ihm, er weicht nicht den Folgen seiner Tat aus und entfaltet derart in sich das Erhabene des großen Menschen, der im Untergang bei sich selbst, das heißt in seiner Freiheit, bleibt. Zwischen Adel und Schuld, zwischen Tat und Schicksal, verwirklicht die Gestalt Wallensteins das Erhabene der tragischen Humanität. Sie wird zum Symbol des menschlichen Schicksals, in der Dialektik des Lebens, in der Paradoxie von Untergang und Erhebung. Der Mensch stürzt nicht mit ausweglosem Pessimismus in das Bodenlose. Sein Leiden ist auch die Sprache einer letzten göttlichen Ordnung des Daseins, in und über der Welt, einer sittlichen Weltordnung. Aber es gehört auch zum Wesen dieses Daseins, dass er diese sittliche, diese letzte metaphysische Weltordnung nur im Leiden, im Untergang erfährt. Dieses tragische Grundthema Schillers ist im Wallenstein aus der Fülle der Geschichte herausgearbeitet, in ihr zugleich in der Farbigkeit der historischen Bilder und Szenen ausgebreitet und durch die transparente Kunst der Sprache verdichtet worden. Mit souveräner Kraft der Gestaltung hat Schiller den Vorgang in drei Stufen gegliedert. Diese dreifache Stufung herauszuarbeiten, war die Aufgabe der gekürzten Rundfunkfassung, die wir morgen und übermorgen hören werden. Die Hörsendung musste ganz aus der Dramatik des bewegten Wortes gestaltet werden. Das Wort muss den sinnlichen Raum, die sichtbare Gebärde, die Spannung der Begegnungen der Figuren im Spiel und Streit ersetzen. Seine Aufgabe heißt Deutlichkeit und Konzentration. Deshalb treten in dieser Fassung die mehr lyrischen und pathetischen Handlungselemente zurück. Ebenso wird das nur historisch Beschreibende gestrichen. An die Stelle des Monologs tritt das Gespräch als Handlung. Der metaphysische Hintergrund wird nur angedeutet, das spannungsvolle historisch-politische Geschehen umso entschiedener herausgearbeitet. In der straffen Versammlung auf die entscheidenden Akzente wird der dramatische Kern, der tragische Vorgang in seiner reinen Form sichtbar. Vielleicht hebt gerade diese Kürzung die theatralische Meisterschaft Schillers noch besonders hervor. Dies wird allen denen besonders spürbar werden, die der Sendung mit dem Textbuch in der Hand zu folgen bereit sind. Die Basis bildet das Vorspiel Wallensteins Lager, das in einer bis dahin unbekannten Kunst der Massendarstellung das Bild des Wallensteinschen Heeres, der Zeitlage, der Zeitstimmungen, ein Bild des Krieges zeichnet, von Ernst und Scherz, Wildheit und Leichtsinn durchwebt, eine geradezu virtuose Schilderung der politischen, religiösen, sittlichen, sozialen und menschlichen Gegensätze dieser Epoche. Die Piccolomini führen in den Kampfraum des politischen Geschehens hinein, zwischen seinen Generalen einerseits, die aus Egoismus, Eigensinn, Trotz, Stolz, Treue und echter sittlicher Empörung zum Abfall ihres Führers vom Kaiser drängen, zum Aufstand und Verrat, und zwischen andererseits der lauernden, spähenden Aufmerksamkeit seiner Feinde steht Wallenstein, als der verborgene, undurchsichtige, dessen Planen und Willen sichtbar ist und dennoch unsichtbar bleibt. So bietet der zweite Teil der Trilogie das Bild der sich zuspitzenden Krise, der höchsten, noch ungewissen Spannung, den steilen Anstieg zur Katastrophe, der dennoch zugleich die Hoffnung auf den Umschlag zur guten Auflösung einschließt. Schon wird alles sichtbar, und dennoch bleibt in der Verflechtung des Knotens alles im Ungewissen, denn Wallenstein enthüllt sich nicht. Der Geist ist nicht zu fassen wie ein anderer. Wie er sein Schicksal an die Sterne knüpft, so gleicht er ihnen auch in wunderbarer, geheimer, ewig unbegriffener Bahn. Glaub mir, man tut ihm Unrecht. Alles wird sich lösen. Glänzend werden wir den Reinen aus diesem schwarzen Argwohn treten sehen. So die Worte von Max Piccolomini. Mit mächtigen Steigerungen entfaltete das Drama bisher die geschichtliche Situation, den Widerstreit der Parteiungen für und gegen das Reich, für und gegen Wallenstein. Er selbst blieb als ein Unerforschlicher mit kluger Sparsamkeit des Dichters im Hintergrunde, obwohl er in jedem Wort als ein innerer, gewaltiger und rätselhafter Bezugspunkt gegenwärtig ist. In dem dritten Teil, Wallensteins Tod, bricht nun nach langem Zögern und Zaudern mit der Übermacht der Katastrophe die Notwendigkeit zur Entscheidung ein. Wallenstein vollzieht den Verrat. Und im gleichen Vollzug brechen alle seine Sicherungen, seine Bündnisse zusammen, alles in den Untergang mit sich reißend. Die Liebe seiner Tochter Thekla zu Max Piccolomini, in Max selbst den treuesten und gläubigsten seiner Freunde. Was ihn erheben sollte, wird in tragischer Paradoxie zu seiner Vernichtung. Octavio Piccolomini, dem er am meisten vertraut, wird das Werkzeug des Kaisers gegen ihn. Butler, vor dem er zurückschreckte, bietet sich als der Treueste an, geheim aber bereits mit der Mordwaffe ausgerüstet. Das kühne Spiel ist verloren, um den Gewaltigen gähnt eine schreckliche Einsamkeit. Aber eben jetzt gewinnt er ganz sich selbst zurück. Der Entschluss, den ihm die Verhältnisse, die Generäle aufzwangen, wird erst jetzt zu seiner freien Tat. Geradezu verwirrend hat Schiller in diesen Monologen und Szenen die innere Vielschichtigkeit des Charakters Wallensteins und seiner Impulse gehäuft, so dass noch immer der Interpret, der eine Formel sucht, vor dem Irrationalen und Widersprüchlichen dieser Gestalt verzweifelt. Eines aber ist deutlich, im Untergang entfaltet sich die angeborene Königlichkeit dieser Gestalt, ihre innere heldische Majestät. Nacht muss es sein, wo Friedlands Sterne strahlen. Das Schicksal, das er herausforderte, vernichtet ihn. Und Wallenstein nimmt es mit der Größe des Menschen auf, der sich selbst die Treue hält. Bis zum Schluss aber lässt Schiller den irrationalen Doppelsinn dieses Schicksals als das Symbol des ironisch-tragischen Doppelsinns allen Lebens offen. Kann sein, ich hätte mich bedacht. Kann sein, auch nicht. Doch was nun schone noch? Zu ernsthaft hat's angefangen, um im Nichts zu enden. Hab es denn seinen Lauf? Im Jahre 1800 ist die Trilogie nach den Weimarer Erstaufführungen 1798 und 1799 im Druck erschienen. Sie trug Schillers Ruhm durch alle deutschen Lande, sie hat seinen Ruhm durch alle Zeiten getragen. Die Zeitgenossen erkannten, dass hier die hohe Tragödie aus dem Gehalt der Geschichte und aus dem dauernden Wesensgrunde des Menschen und des Schicksals geschaffen worden war. Am Wallenstein hat sich immer die Leistungsfähigkeit eines Theaters bewiesen. Wir wollen dem Süddeutschen Rundfunk dankbar sein, dass er sich hier in Stuttgart zur Ehre Schillers uns zur Rührung und Ergötzung seiner angenommen hat.